manchmal wünsche ich mir Stille. 100 Jahre Einsamkeit. Ich nur um mein eigener Wille. Leben eine Zeit. Fern vom Dröhnen der Gitarre. Fern vom Asphaltstaub der Stadt. Spiel ich einmal nicht den Narren. Ich wär stumm und satt. Spiel ich einmal nicht den Narren. Höchstens einer nur der Blues. Teilte mit mir Brot und Bier. Liefen dann auf allen vier. Keiner verliert, liefen dann auf allen vier. Manchmal wünsche ich mir die Stille.